Frau Gerke, der Konkursbuchverlag gründete sich zu einer Zeit, in der die Frauenbewegung im vollen Gange war, nämlich in den späten 70er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Geschlechterfrage längst nicht mehr der Klassenfrage untergeordnet, wie es in den sozialistischen Studentenbünden der Fall war, sondern Frauen hatten sich insbesondere durch die Kampagne gegen den Paragraphen 218 in feministischen Gruppen organisiert, um gegen Diskriminierung und Ungleichberechtigung zu kämpfen. Wie haben Sie diese Kämpfe wahrgenommen? Die Kämpfe waren für mich immer wichtig, weil ich durchaus auch selber die eine oder andere Demonstration mitgemacht habe. Aber ich war eigentlich in der Zeit sehr schon beschäftigt mit der Vorbereitung des Verlages. Und ich war ja noch sehr jung. Der Verlag habe ich angefangen, als ich 25 war. Und die zwei Jahre vorher hatte ich einmal in der Woche einen Salon, wo sich die verschiedensten Leute, eben auch Frauen bewegte Frauen, lesbische Frauen, aber auch Philosophen und irgendwelche Dichter trafen und diskutiert haben über die unterschiedlichsten Themen. Es war aber kein rein feministischer Kreis und der Verlag ist auch nicht in dem engen Sinne eine feministische Gründung, sondern einfach die Idee, dass wir der Zeitschrift Kursbuch, die es ja damals gab, etwas entgegensetzen oder sozusagen aus der Konkursmasse der Ideen der Frauenbewegung, der Studentenbewegung schöpfen und daran knüpfend unsere weiteren Abschweifungen machen. Würden Sie sagen, dass Sie sich innerhalb der Verlagskonzeption sich sogar kritisch mit dem Feminismus der damaligen Zeit auseinandergesetzt haben? Also Ihr Verlagsprogramm ist ja gespickt mit erotischer Literatur, mit Gedichten, mit Zeichnungen, Fotografien. In Teilen ist es sogar nicht ganz leicht zu sagen, ist es jetzt pornografisch oder ist es nicht pornografisch. Sie haben ja mitunter auch harsche Kritik von Seiten der Feministinnen bekommen. Zum Beispiel gab es in einer Ausgabe Ihres Jahrbuchs zur Erotik das heimliche Auge, mal einen weiblichen Po mit Striemen zu sehen. Wie schätzen Sie das ein? Wie würden Sie das selber sehen? Also der Anfang war schon sehr feministisch. In Konkursbuch 1 erschien ein Text, der hieß von Marlies Gerhardt, übrigens einer Südwestfunk-Redakteurin damals, der weiße Fleck auf der feministischen Landkarte. Denn die Frauenbewegung ist ja so gestartet, dass sie mit Recht sich gegen die Bilder, die Männer von Frauen machten, zur Wehr setzten und versuchten, eigene Bilder zu entwerfen, jetzt in der Erotik, in der Kunst und so weiter und so fort. Aber die ganze Debatte lief eher, wir sind Opfer, wir können erst dann was Eigenes schaffen, wenn wir uns von den männlichen Bildern befreit haben. Und so lange geht das nicht. Und da setzte eben Marlies Gerhardt in diesem doch sehr wichtigen Text, und ich glaube auch mehrfach nachgedruckten Text in dem Konkursbuch 1 an, mit dem weißen Fleck auf der feministischen Landkarte, der ja dann auch ein bisschen für die Verlagspolitik insgesamt wichtig wurde, wo sie sagte, wo ist die Lust? Also ich habe immer doch sehr gezielt feministische Themen gemacht, aber vielleicht von einem anderen Blickpunkt aus zu sagen, versucht einfach selber eigene Bilder zu schaffen, auch auf die Gefahr hin, dass die nicht ganz anders sind. Weil das ist ja immer die Angst, wir machen jetzt was Weibliches und dann stellt man erschreckt fest, das ist ja auch hart. Und es ist auch nicht ganz frei von Machtkämpfen. Und soll man jetzt erst alles Böse in Anführungszeichen bekämpfen, ehe man was Eigenes machen kann? Und was ist das überhaupt, dieser weibliche Kern? Da gab es ja auch ein sehr wichtiges Buch in der Zeit von Verena Stephan, das hieß Häutungen, wie so eine Zwiebel. Die Frau befreit sich von allen männlichen Häuten und zum Schluss ist dann noch was Weibliches da und das Weibliche war lesbisch. Da folgte so der berühmte Satz, Feminismus ist die Theorie, lesbisch sein die Praxis. Und es war auch eine Zeit, in der es sehr viele Feste gab. Das war auch sehr schön. Sozusagen sehr viele Frauen sind dann aus politischen Gründen lesbisch geworden, kurz später wieder heterosexuell, weil die Lust eben doch nicht politisch ist. In diesem engen Sinne. Sie ist auch politisch, aber sie hat immer noch was anderes. Was ist dieses andere? Ja, dass man völlig verrückte Sachen macht, wenn man von der Lust betroffen ist. Und dass das ja sehr vielschichtig ist, dass einen die wohin treibt, wo man gar nicht will. Also gerade sehr feministische Frauen, die jahrelang mal als Beispiel lesbisch gelebt haben, politisch waren, sind jetzt plötzlich verheiratet, ganz bürgerlich, haben zwei Kinder. Nichts dagegen, das ist ja auch eine Lebensform. Man soll nicht immer das eine gegen das andere stellen. Und das war von Anfang an unser Konzept, dass wir wirklich verschiedene Welten miteinander konfrontiert haben. Sie haben vorhin gesagt, der weiße Fleck der weiblichen Lust. Darüber gibt es ja auch schon eine ja sehr große und sehr vielschichtige Debatte. Ich erinnere kurz an Luce Irigaray, eine französische Philosophin, die ja eine Mitbegründerin, kann man vielleicht sagen, der Écriture féminine war und eine Form des weiblichen Schreibens erfunden hat, das auch immer homosexuelle Züge hatte, Bedeutungen changierten. Es war im Grunde genommen ein sehr wenn man so will, postmodernes, derridasches Schreiben. Dann wiederum auf der anderen Seite gab es Judith Butler, die Vorreiterin des Postfeminismus, die dann Luce Irigaray vorgeworfen hat, durch ein sogenanntes weibliches Schreiben ein Subjekt Frau zu reetablieren, das doch kritisch zu betrachten ist, weil je stärker man versucht, das eigentlich Weibliche zu artikulieren, man gleichzeitig immer auch Ausschlüsse produziert, also Frauen, die sich diesem Subjekt nicht zugehörig fühlen können. Und gleichzeitig konstatiert Butler auch, dass gerade das, was für genuin weiblich gehalten wird, letztendlich, wie Sie vorhin auch schon sagten, dem patriarchalen Diskurs, wenn man es mal so nennen will, nicht entkommt. Also letztendlich sogar Stereotype reproduziert, die die Feministinnen eigentlich bekämpfen wollten. Können Sie das nochmal genauer sagen, wie Sie sich in dieser Debatte positionieren? Ich glaube, es gibt irgendwie ein Fluidum, was ja heute auch ganz modern ist. Heute ist es ja sozusagen unter frauenbewegten Frauen, die es immer noch gibt, üblich, auch die Sexualität als Spielwiese zu begreifen. Es gibt ja jede Form queerer und weiblicher Subkultur, die es eben in den 70er Jahren noch nicht in der Exzessivität gab wie heute. Und da finden eben auch alle möglichen Grenzüberschreitungen statt. Also Frauen mit schwulen Fantasien, Frauen mit, allen möglichen Fantasien, die sie auch ausleben und inszenieren und nicht nur in der Fantasie. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die auch sehr bedeutend war und die eigentlich schon immer für uns wichtig war, dass wir wirklich diese männlichen, weiblichen Seiten nicht getrennt voneinander sehen wollten. Denn der Raum der Lust ist immer ein geteilter. Und man kann auch die Rollen zwar teilen, aber man kann sie auch wieder auflösen. Und es gibt nicht diese binäre Grundlage, hier ist das eine, da ist das andere, da ist das Gute, da ist das Böse. Also dieses binäre Denken sitzt ja ziemlich tief in uns, nicht? Diese immer Entscheidung, eindeutig gut, eindeutig böse. Und das stimmt ja nie hundertprozentig. Und so ist es auch mit dem weiblich und männlich. Andererseits kann man das natürlich auch wieder übertreiben. Es gibt schon noch Weibliches und es gibt schon noch Männliches, was auch an die biologischen Geschlechter gekoppelt ist. In dem Punkt würden Sie also jemandem wie Judith Butler widersprechen, dass sie schon sagen, es ist nicht alles kontingent, es ist nicht alles kulturell, prinzipiell veränderbar, sondern es gibt schon bestimmte Eigenschaften, bestimmte Lüste, die geschlechtsspezifisch sind. Es gibt keine spezifisch weibliche Lust. Die weibliche Lust kann auch mal sehr aktiv sein. Und die männliche Lust kann auch sehr, grenzauflösend sein. Es gibt ja immer Männer, die behaupten, sie können nicht so etwas erleben, was immer so kitschig von Frauen behauptet wird beim Orgasmus, so etwas wie ein grenzauflösendes Gefühl. Und ich glaube das nicht. Ich glaube, es gibt eben in beide Richtungen diese Auflösung. Aber vielleicht bestehen wir jeder aus so und so viel Prozent weiblich, so und so viel Prozent männlich, so und so viel Prozent Zwitter, so und so viel Prozent Wasser. 80% sind wir ja Wasser. Und das entscheidet sich dann irgendwie im Leben. Ich glaube schon sehr, dass die Menschen wirklich verschiedene Pole in sich tragen. Auf der einen Seite nicht. Auf der anderen Seite habe ich doch immer das Gefühl, da denke ich, ist das jetzt was Weibliches von in dicker, fetten Anführungsstrichen Natur aus oder ist das kulturell geprägt? Das lässt sich gar nicht bis zu Ende entscheiden. Wenn ich Texte lese, die ich ja oft zugeschickt kriege, ich bin auch mal in so kleinen Preisjurys, wo man die Geschlechter der Autoren nicht weiß, dass man doch ziemlich richtig rät, ist das von der Frau oder vom Mann geschrieben. Was für Unterschiede sind das? Ja, wenn ich das jetzt wieder formuliere, wird es natürlich wieder platt. Ich glaube, dass so eine weibliche Perspektive, in Anführungszeichen, die ja auch von Männern geteilt werden kann, aber eben mehr von Frauen, tatsächlich eher eine Art Innenperspektive ist, wo so die ganzen kleinen Details auch eine Rolle spielen. Nicht? In der Lust zum Beispiel, gleichzeitig zu denken, kann ich überhaupt gut küssen, wenn ich küsse oder solche Dinge? Also immer diese ganzen Paradoxien und die ganzen Ambivalenzen mitzudenken und mitzuerzählen, während der männliche Blick oft eher ein von außen gemachter Blick ist, der sozusagen etwas inszeniert, was in bestimmten Rollen abläuft. Und das jetzt an Texten, an erotischen Plattentexten kann man es leicht nachweisen. Je literarischer die Texte werden, desto schwieriger ist es. Aber die Trefferquote ist trotzdem immer noch erstaunlich hoch, auch bei literarisch anspruchsvollen Texten, dass man spontan das Geschlecht richtig sieht. Es gibt ja jetzt in der letzten Zeit eine wahre Flut pornografischer Literatur von Frauen, also Literatur, die eben in Populärverlagen erschienen ist. Ich nenne ein paar Titel: Catherine Millets Das sexuelle Leben der Catherine M., Nelly Acans Roman Hure, Melissa P.'s autobiografischer Roman oder Tagebuchroman, wie immer man will, Mit geschlossenen Augen. Die Kritiker behaupten natürlich nun nahezu einhellig, dass es sich bei diesen Büchern letztendlich um platte Männerfantasien handelt, die umso prickeliger, umso erregender werden, wenn sie eben von Frauen verfasst sind. Und deshalb verkaufen sie sich besonders gut. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein oder was halten Sie von einer solchen Literatur? Also es gibt ja schon in meinem Verlag Klassiker dieser in Anführungszeichen Literatur, zum Beispiel von Dagmar Fedecke, Geschichte mit A, der so als der erste Frauenporno in dicken Anführungszeichen wieder gilt, aus Paris, die eine sadomasochistische Liebesgeschichte beschreibt und auch beschreibt, dass sie eigentlich nicht weiß, was ihr gut tut oder nicht und sich darum auf diese ganzen sexuellen Dinge einlässt, sich auf eine Reise sozusagen begibt in irgendeinen See, in irgendeinen Untergrund. Und es eben nicht so ist, dass Frauen immer wissen, was sie wollen und dass von daher sich auch auf sexuelle Experimente einlassen. Und das ist natürlich auch im Zusammenhang mit der Porno-Debatte entstanden. Da ist gerade das passiert, was man vorher durch saubere Zweiteilung Frauen schreiben sanft, müssen irgendwie anders schreiben. Dann kam diese öffentliche Debatte und danach war wirklich eine Flut an sogenannte erotischer Literatur von Frauen, die bis heute anhält. Ich kriege wirklich täglich Berge von Manuskripten zugeschickt von Frauen, die ihre erotischen Fantasien schreiben. Und die klingen natürlich manchmal auch ein bisschen platt. Aber sie sind auch viel Gelebtes. Es gibt ja diese Chat-Geschichten, wo irgendwelche Frauen Liebhabern sich hingeben und so weiter. Und ich glaube, da steckt wirklich auch Gelebtes hinter. Das sind nicht Männerfantasien, die jetzt einfach von Frauen für Männer prickelnd erzählt werden, sondern es ist einfach die Sexualität der Frauen, die plötzlich auch mal sich die Lust nehmen will, ohne gleich die Liebe mit einzukaufen. Die von Alice Schwarzer ins Leben gerufene Porno-Kampagne propagierte ja die These, dass Pornografie feministischen Interessen prinzipiell entgegenlaufe, dass Pornografie immer letztendlich eine Männerfantasie sei. Wie würden Sie das sagen? Ist Lust, ist eine weibliche Lust, die sich nicht klar abgrenzt von Männerfantasien, ist die mit einem feministischen Impetus, mit einem feministischen Interesse vereinbar? Also erst muss man ja mal definieren, was Pornografie ist, nicht? Das ist ja nicht so, dass die Zeitschrift Emma oder Alice Schwarzer gegen die Darstellung von Sexualität grundsätzlich ist. Sie ist nur gegen eine bestimmte Darstellung von Sexualität. Und da sind wir manchmal auch gar nicht so weit auseinander. Denn wenn man das, was wir alltäglich unter Pornografie verstehen, auch heute noch in die Hand nimmt, dann ist das für mich nicht die Darstellung von Sexualität, sondern egal wie sexuell das aussieht, sondern darum, irgendwelche außenstehenden männlichen Betrachter anzumachen. Und natürlich ist das jetzt im Detail, wenn man jetzt einzelne Bilder aus dem heimlichen Auge anguckt, die auch Sexualität darstellen, nicht immer so eindeutig zu unterscheiden. Dennoch geht es ja immer um ein Gesamtes. Das Pornoheft besteht sozusagen aus einer einzigen ästhetischen Erfahrung. Das dient dazu, einen Mann zu erregen. Ich will das jetzt erstmal gar nicht werten, politisch. Das ist dann ein zweiter Schritt. Aber was gut war an dieser Emma-Kampagne ist, dass man diese ganzen Hefte mal aus der Schublade geholt hat und diese Filme und dass man die versucht hat zu analysieren. Und dass man dadurch auch gesehen hat, das ist eigentlich nicht das, ist auch nicht das, was ich mache. Ich mache keine Bilder und Texte, um irgendwen auch immer als Ziel zu erregen. Wenn zufällig mal eine Erregung passiert, egal bei Frau oder Mann, das kann ja passieren beim Lesen, ist ja auch was Schönes, dann ist das schön. Aber es geht mir darum zu zeigen, wie vielschichtig und mit welchen Dingen Sexualität alles noch zu tun hat. Gut, aber andererseits ist es doch so, dass Pornografie, so wie Sie sie vorhin beschrieben haben, längst nicht mehr nur für Männer interessant ist. Also es gibt doch immer häufiger Bekundungen oder Bekenntnisse geradezu von Frauen, dass sie letztendlich an genau dieser Pornografie großen Gefallen finden. Also Frauen, die in Sexshops gehen. Ich glaube, Beate Use hat jetzt sogar extra eine Frauenabteilung eröffnet. Dann gibt es Filme wie Baise-moi, zu Deutsch Fick mich. Ein Film, der von zwei Französinnen gedreht wurde, Coralie Trinty und Virginie Despont. Und in diesem Film ist deutlichst zu sehen, dass eine der beiden Protagonistinnen vor einem Mainstream-Porno masturbiert. Und auch der Film als solcher ist letztendlich eine Thelma und Louise-Variante mit pornografischem Vorzeichen und auf eine sehr klassische Art und Weise. Also es ist schwierig, manche Szenen in einem Film wirklich von einem normalen Mainstream-Porno zu unterscheiden. Ich habe ja auch einige Filme im Vertrieb von Frauen gedreht. Und es ist sehr schwer, die Wünsche der Frauen zu erfüllen. Man kriegt immer die Reaktion, ja, irgendwie schön, aber nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also es funktioniert, glaube ich, nicht so einfach wie bei Männern, aber das heißt ja nicht, dass eine Frau sich nicht durch ganz normale platte Pornografie, platt auch wieder nicht wertend, erregen lässt, weil einfach sexuelle Bilder, die man sonst nicht zu sehen kommt, dieses Rein und Raus irgendwelcher Geschlechtsteile, da hat man ja damals auch getestet, dass bei Frauen auch irgendwelche Erregungen festzustellen waren, auch wenn sie es gar nicht wollen. Erregung ist ja auch etwas, was irgendwie, wie Susan Sonntag sehr schön geschrieben hat, die Fantasie der Erregung funktioniert eigentlich eher surreal. Man schöpft aus einem imaginären Topf sehr unterschiedliche, aber auch durchaus viel härtere Bilder, als man in der Realität je erleben möchte. Was ist dann genau der Unterschied zwischen einer platten Mainstream-Pornografie und einer, ich sag jetzt mal, ist dann doch wertend, einer guten erotisch-pornografischen Literatur oder einem guten erotisch-pornografischen Film? Also ich glaube, für mich ist der Unterschied, dass man in den Guten, ich will jetzt nicht gut und böse unterscheiden, etwas spürt, was zwischen den Menschen passiert, die uns das vorführen. Man spürt den Funken, den persönlichen Funken, egal wie das stattfindet. Das spürt man auch in den härteren Filmen manchmal. Es gibt auch in den Pornos subversive Pflänzchen, gab es schon immer, wo das geht ja nicht darum, dass ich jetzt das eine als schlecht, das andere als gut, weil das widerspricht ja meiner grundsätzlichen Auffassung, dass es diese Zweiteilung gar nicht gibt. Es gibt nicht das Binäre, sondern es gibt immer nur ein vielschichtiges. Und trotzdem, glaube ich, gibt es Filme, die einen mehr berühren und andere, die man eben ablehnt. Abgesehen davon, nicht, dass man ja auch Gewalt sehr unterschiedlich definieren kann. Also ich habe durchaus im heimlichen Auge eine Selbstzensur oder eine Zensur und bestimmte Fantasien, bestimmte Texte lasse ich nicht zu, weil ich der Meinung bin, bestimmte Formen von Gewalt sind nicht akzeptabel, auch wenn sie stattfinden mögen in sexuellen Fantasien, während andere Formen von Gewalt, die eher eine Inszenierung des sexuellen Gefühls sind, für mich ganz selbstverständlich zum sexuellen Spiel dazu gehören, weil sie eher eine Art Ekstasetechnik sind. Was würden Sie an der Stelle jemandem erwidern, der sagt, ja, aber letztendlich fängt es doch schon an mit dem Po, der von Striemen übersät ist? Das ist ja genau dieses Moment, ein Po, der von Striemen übersät ist, ist ein Spiel mit dem Sadomasochismus, heute ja auch ganz modisch. Da gab es damals auch eine Geschichte dazu, dass eine Frau erzählt hat, wie sie dazu kam, sich schlagen zu lassen. Die ist als Kind immer ins Schwimmbad gehüpft, hat die Knie angezogen und da gab es einen Klatsch auf den Po. Und das hat sich ganz schnell in Hitze verwandelt. Und auf die Weise hatte die plötzlich ihren ersten Orgasmus, weil nämlich diese Hitze sich auf ihre Lust ausgebreitet hat. Und die hat sich das dann später geholt, nicht? Wenn ich aber auf der Straße verprügelt werde, ist das was anderes. Aber auch schon der Kuss irgendwie einer ungeliebten Tante, der schleimige Kuss, den man als Kind erdulden muss, ist ja auch schon eine Grenzüberschreitung, nicht? Also es gibt ja in viele Richtungen Grenzüberschreitung, wo dasselbe auf der einen Seite was ganz Liebevolles ist und auf der anderen Seite Gewalt. Und um das überhaupt feststellen zu können, muss man auch über diese sadomasochistischen Ekstase-Techniken, die es ja auch schon Jahrhunderte, Jahrtausende gibt, schreiben und Bilder machen können. Und diese ganzen Grenzen sehe ich schon, wenn man Bilder sieht. Ich sehe Bilder, wo ich glaube in der Pornografie, dass die immer noch Frauen als billige Sexobjekte, die man nehmen kann, auch wenn sie nicht wollen, darstellen. Das ist aber eine natürlich anregende Fantasie, auch für Frauen manchmal, nicht? Also genommen zu werden, das ist sozusagen die Fantasie der Überwältigung. Diese Lust, gegen die wehrt man sich ja auch immer, nicht? Und in der Fantasie kann man sich zulassen, ich werde jetzt einfach mal genommen. Das heißt aber nicht, und das muss man immer klar machen, dass eine Frau wirklich vergewaltigt werden will, wenn sie sozusagen diese Fantasie hat. Weil die Fantasie hat eben in dem Fall nichts mit der Realität zu tun, sondern das ist einfach ein Moment, ich will mich überwältigen lassen von einem Gefühl. Und da nehme ich halt in meiner Fantasie das Anonyme, das Geschlecht, das Männliche als solches, nicht? Aber oft ist dann eben die Grenze, dass es dann früher auch ja immer wieder gesagt wurde, ja, die wollen das doch. Oder weil sie solche Filme gesehen haben, werden Männer bestätigt, das real zu tun. Da muss man eben wirklich differenzieren. In der Porno-Kampagne von Alice Schwarzer ist ja doch auch eine große Angst oder vielleicht sogar Wut auf pornografische Darstellungen zutage getreten. Also Frauen sagen nicht nur, dass sie Pornografie frauenfeindlich finden, sondern es gab ja regelrechte Anschläge auf Videotheken oder Sexkinos oder was auch immer. Was glauben Sie, woher kommt die Angst vor der Pornografie? Also ich glaube schon, dass viele Frauen wirklich auch negative Erfahrungen haben, für die Sexualität irgendwie Übergriff bedeutet und die sich jetzt erstmal, und ich, das hat ja auch ein bisschen nachgelassen, gegen die Bilder von Sexualität gewehrt haben und sozusagen ihre eigene Rachefantasien dann da ausgeübt haben. Aber könnte es nicht auch sein, dass es so eine Art Abwehrmechanismus gegen die eigenen Abgründe oder gegen die eigenen bösen Fantasien? Ja, das steckt natürlich auch immer drin. Das ist ja klar, dass dann sozusagen auch sehr oft als erstes Sachen von Frauen auf dem Tisch waren, nicht? Also dass dann über diese Sachen in der Zeit viel diskutiert wurde, wie Christa Weinstein oder andere, die einfach auch diese harten Frauenfantasien damals schon gezeigt haben. 86 kam ja ihr erstes Buch raus, Obszöne Frauen, wo Frauen sich schwule Räume angeeignet haben. Das waren dann so Lederfrauen, die im Klo Sex machten. Und das war damals absolut Tabu oder Gewaltdarstellung, wenn Christa Weinstein sowas inszeniert im Rahmen der Porno-Debatte, die eben die gute weibliche und die böse männliche Sexualität trennen wollte. Das lässt sich halt nicht trennen. Und ich glaube, natürlich hat man immer Angst vor eigenen Fantasien, wenn man die wirklich zulässt. Aber diese Angst ist, und das ist ja auch ein gutes Zeichen, etwas weniger geworden. Und man sieht dann, wenn man Fantasien zulässt, dass sie doch sehr vielschichtig sind. Ich glaube nicht, dass die Fantasien was sehr Einseitiges ist, sondern sie sind eben wirklich dieser Susan-Sontag'sche surreale Topf, aus dem man viel Neues zusammenbauen kann, wenn man es denn zulässt. Aber diese Zweiteilung, das ist etwas, was eben auf Dauer nicht funktioniert. Dass man sagt, hier ist das böse Männliche, da das gute Weibliche. Man musste miteinander reden und durch die Fantasien, die man voneinander wahrnimmt, und das wird ja, passiert ja auch zunehmend. Ich kriege ganz viele begeisterte Briefe aufs heimische Auge, auch von Paaren, die sich anhand der Auseinandersetzung mit diesem Buch auch über ihre eigene Sexualität auseinandersetzen und sozusagen auch sehen, wie viele verschiedene Möglichkeiten und Perspektiven es gibt. Da spielt ja wirklich immer in jedem heimischen Auge alles Mögliche, sehr verschiedene rein. Und ich glaube, dass das eine positive Entwicklung ist, dass Männer sich offen dazu bekennen, was sie fantasieren, Frauen das auch tun und dass man da auch plötzlich wieder auf eine bestimmte Weise zusammenkommt und sieht, dass man das nicht nur in auseinanderdividieren kann. Andererseits, wie gesagt, gegen Gewalt, finde ich, muss man immer noch und immer wieder und immer weiter kämpfen gegen reale Gewalt von wem auch immer, an wem auch immer. In der Einleitung zu dem von Ihnen herausgegebenen Band Frauen und Pornografie schreiben Sie, ich zitiere das mal, zufälligerweise, oder ist es gar kein Zufall, entdecke ich bei meiner verlegerischen Suche nach guter Literatur im Moment vorwiegend Frauen, deren Kampf sich nicht in einem Kampf gegen Männer erschöpft, sondern in der Freiheit, etwas zu tun. Sie entdecken Frauen, so schreiben sie weiter, die sich entschlossen hingeben an ihre Leidenschaften. Wie ist das zu verstehen? Ist die Lust für Sie eine Möglichkeit oder ein Weg, Männer in den Feminismus oder in eine feministische Existenz mit einzubinden? Ich glaube, es ist schon wichtig, dass Männer mit der aktiven Lust von Frauen umgehen können. Und das ist noch immer natürlich nicht so einfach, dass viele Männer zwar theoretisch sagen, ja, ich finde es toll, wenn eine Frau weiß, was sie will und sexuell mit mir alles macht. In der Wirklichkeit ist es eben doch nicht so klar umgekehrt. Ich glaube, da ist auch zurzeit eine große Unsicherheit, nicht? Früher waren die Rollen klarer verteilt. Das machte den Sex zwischen den Geschlechtern auch einfacher. Und dadurch, dass jetzt heute die Rollen zwischen Männern und Frauen schlicht nicht mehr so festgelegt sind, auch wenn es wieder versucht wird, neu festzulegen in der alten Weise, wogegen ich schwer wäre, ist es natürlich auch viel schwieriger. Nicht, man muss es sozusagen neu definieren. Und das ist aber auch sehr spannend. Nicht, dass man jetzt mit Frauen und Männern die Rollen doch, glaube ich, anders teilen kann in der Sexualität. In demselben Aufsatz plädieren Sie dafür, ich zitiere nochmal, die Ehe weitestgehend zu vermeiden und bezeichnen sich als entschiedene Nichtmutter. Warum? Das muss ich jetzt erstmal selber nachdenken, weil das ist ja schon eine ganze Weile her, dieser Aufsatz. Inzwischen habe ich ja schon viele andere geschrieben. Das ist aber auch jeder Frau's eigene Entscheidung, wie sie ihr Leben lebt. Ich will ja nicht sagen, wenn ich aus persönlichen Gründen nicht Mutter werden möchte, weil ich glaube, ich wäre vielleicht keine so gute Mutter. Ich kann einerseits sehr gut mit Kindern, andererseits würde ich sie, wenn sie mich nerven, dann anschreien plötzlich oder sowas. Und meine schöpferische Kraft geht woanders hin. Wenn jetzt aber Frauen Lust haben auf Kinder, dann finde ich das genauso wichtig, dass das nicht irgendwie abgewertet wird und sagen, also ich habe meine schöpferische Kraft in Kinder gesetzt. Das ist ja auch eine Kraft, die Kinder großzuziehen. Ich finde es auch wichtig, dass Kinder nicht so verloren aufwachsen, sondern wirklich eine also Mutter haben oder Väter haben oder Freundinnen von Müttern haben oder eine Großfamilie haben oder was auch immer, also Ansprechpartner. Und ich hätte einfach, mein Leben hat sich nicht so entwickelt. Meine Lüste waren eher immer da, irgendwas anderes zu machen, was dann da ist, wie diese Bücher alle. Hm. Und dass ich gegen Ehe bin, jetzt wollen ja auch Schwule und Lesben, können ja jetzt auch heiraten und so weiter. Es gibt ja sozusagen da auch zwei Bewegungen. Ich glaube, dass die Liebe sich nicht festlegen lässt durch irgendwelche Formen. Aber dass natürlich immer versucht wird, und das muss man ja auch versuchen, sozusagen das soziale Leben zu organisieren. Und die Ehe ist eben auch eine Form, irgendwie das alltägliche soziale Leben zu organisieren. Und da bin ich eben für andere Formen. Hm. Was glauben Sie, was macht die Form mit der Liebe oder mit der Lust? Es gibt ja auch glückliche Ehepaare, vielleicht denke ich da inzwischen auch ein bisschen anders drüber. Ich habe es für mein Leben nicht haben wollen, weil ich glaube, eben in dem Moment, wo man sich verpflichtet, für immer füreinander da zu sein, ist das einerseits natürlich sehr schön, dass man jemanden hat. Andererseits sind ja diese ganzen kleinen Familien. Das Problem auch ist die ganz kleine Familie, die es ja historisch noch gar nicht so lange gibt, dass da zwei Menschen aufeinander gesperrt sind und alles Glück sozusagen nur von den beiden abhängt. Das war ja wirklich früher nicht so. Im Grunde ist der Höhepunkt der Ehe eigentlich im 19. Jahrhundert gewesen und vorher nicht. Vorher war Ehe nur dazu da, um das Geld zu vermehren oder es war dazu da, Arbeitskräfte zu schaffen. Die Liebe hatte mit der Ehe nichts zu tun. Da gab es dann die preziösen Frauen, die noch darüber lachten, Ehe aus Liebe, das geht doch gar nicht, die aber auch sehr gegen die Ehe waren. Und jetzt, was in der heutigen Zeit ist, eigentlich immer noch, ist das sozusagen das ganze soziale Leben und die Liebe und alles auf diese zwei Menschen konzentriert wird und dass das einfach zu viel ist. Das ist eigentlich ein Plädoyer für Kinder. Ja, für Kinder oder für andere Formen von Großfamilien, nicht? Also oder für ein Freundinnennetz oder Freundesnetz. Nicht nur dieses sozusagen die ganze Struktur in die Zweisamkeit legen. Heute gibt es ja auch keine Großfamilien mehr. Das ist dann Vater, Mutter, ein Kind. Und ich habe auch gerade einen spannenden Roman, wie ich finde, dazu verlegt von Annette Wieners. Die Beerdigung ihrer Mutter heißt das. Das ist so ein Mädchen, was in so einer einzelnen Familie aufwächst, wo die Mutter immer abends sich zu ihrem Wein zurückzieht und denkt, die soll lernen, selbstständig zu sein und so weiter und so fort. Der Vater existiert irgendwie nicht. Und dieses selbstständig sein zu sollen, die Mutter gibt ihr auch immer Geld, dass sie in der Schule was kaufen kann, die tut sich dann irgendwie ungeheuer nach einem Kontakt sehen und besetzt plötzlich die Mutter einer Freundin mit all ihren Fantasien und versucht, die sozusagen zu bedrängen, entwickelt sich dabei fast zu einer Stalkerin. Also ich glaube, das ist sozusagen, diese ganz kleinen Familien sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Und die meisten, viele dieser Familien sind ja so klein, nicht? Da ist dann eine Mutter mit einer Tochter und die Tochter ist alleingelassen, weil man sich getrennt hat und mehr Kinder gibt's nicht oder Großfamilien mit Großeltern und so weiter und so fort gibt's auch nicht. Und ich bin immer eher für eine größere Struktur.